Es kam zu einem fürchterlichen Zusammenstoß mit der Erde. Das Tier, das ist der Kometenschweif, wuchs an des Himmels her, warf einen Teil davon und von den Sternen zur Erde, zertrat sie und verwüstete die Wohnungen des Asenheiligtums auf Atlantis. Siehe Daniel 8 und 15 bis 11. Das Gleiche bestätigt uns die Johannesoffenbarung 6, 12 bis 17. Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, gleich wie ein Feigenbaum seine Feigen wirft, wenn er von großen Winden bewegt wird. Johannesoffenbarung 6, 13. Gleichzeitig war eine Sonnenfinsternis und ein großes Erdbeben. Der Himmel entwich wie ein zusammengerollt Buch. Alle Berge und Inseln wurden aus ihren Orten bewegt. Johannes Offenbarung 6, 12. Ein Hagel von Meteoriten und Feuer fiel auf die Erde und der dritte Teil der Bäume und alles grüne Gras verbrannte. Johannes Offenbarung 8, 7. Der dritte Teil der Sonne, des Mondes und der Sterne war geschlagen, dass ihr dritter Teil verfinstert ward und der Tag den dritten Teil nicht erschien und die Nacht desselbigen gleichen. Johannes Offenbarung 8, 12. Das heißt, die Berührung der Kometenbahn mit der Erdbahn und damit der fürchterliche Sternschnuppenfall geschah zur Zeit einer Sonnenfinsternis, wahrscheinlich zur Frühlingstag- und Nachtgleiche und dauerte ein Drittel des Tages und ein Drittel der Nacht, zusammen also 8 Stunden. Bei allen denen, die auf der Erde wohnten, das ist bei denen auf Atlantis wohnenden Überlebenden, herrschte großes Wehklagen. Johannes Offenbarung 8, 13. In der Johannes Offenbarung 12 finden wir die gleiche Schilderung. Der Komet wird Drache genannt, sein Schweif zog den dritten Teil der Sterne des Himmels herab. Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen und seinen Engeln, Offenbarung Johannes 8 und 5, 7 bis 9, und der große Drache, die alte Schlange, das ist der Komet, wurde auf die Erde geworfen und sein Schweif warf den dritten Teil der Sterne auf die Erde. H. Fischer in seinem Buch Weltenwende bezieht die angegebenen Bibelstellen auf den Einsturz unseres Vormondes Phöbus und auf den Einfang des jetzigen Mondes durch die Erde. Natürlich hat sich der Meteoritenfall mit seinen fürchterlichen Folgen nicht nur auf das Idafeld und Atlantis erstreckt. Da sich während der 8 Stunden der Bahnberührung und des Zusammenstoßes die Erde drehte, werden sich wohl die gleichen Verwüstungen des Weltbrandes auf den dritten Teil der Erde erstreckt haben. Daher die Mitteilung in der Johannesoffenbarung 8,7, dass der dritte Teil der Bäume und des Grases verbrannte. Johannesoffenbarung 6, 15 und 16 berichtet uns, dass die Könige auf Atlantis und die Großen und Reichen und alle Wissenden sich rechtzeitig in den Klüften und Felsen an den Bergen verbargen. Siehe auch Jesaja 2, 10 und 13. Rettung werden in den heimgesuchten Gebieten nur wenige Menschen gefunden haben. Die Johannesoffenbarung 12 berichtet uns von einer Asenkönigin, geschmückt mit einer strahlenden Sonnenscheibe und einer zwölfzackigen Krone. Sie floh vor dem Kometendrachen, der seine Waffen, das ist seine Feuerkugeln, nach ihr warf. Der Asin gelang es noch rechtzeitig, in eine Höhle zu flüchten. Die Erde deckte sie und verschlang den Feuerstrom, den der Drache aus seinem Munde schoss. In der Höhle gab sie einem Sohne das Leben, der alle Heiden, das ist Niederrassigen, mit eisernem Stabe weiden sollte, also einem künftigen Asenkönige, Baldur, Jesus, siehe Johannes Offenbarung 12. Von dem in der Höhle geborenen Asensohn, dem Sonnengott Mithras, Dionysius, Zeus, Adonis, Hermes, Jesus, Horus, berichten auch die ägyptische, persische und griechische Götterlehre. Beim Kultus des Dionysius wurde ein Bild des von einer göttlichen jungfräulichen Mutter in einer Höhle geborenen Kindes, siehe auch die Geburtsgeschichte Jesu, in Prozession einhergetragen. Die Geschichte von Lot, wie er sich mit seinen Töchtern vor dem Feuerregen in einer Höhle verbarg, oder von Elia, der in einer Höhle auf Horeb war, als das Feuer vorüberging, sind wohl nur Variationen dieses uralten Geschichtsberichtes. Elia, der mit dem Mantel Wodans bekleidet ist, mit einem Blitz das Opfer auf dem Berg Karmel entzündet und mit dem feurigen Wagen Tores in den Himmel fährt, ist überhaupt eine arische Sagenfigur und dürfte wohl jener in der Höhle geborene Asensohn sein. Sein Name Elia oder Helios, Sonnengott, deutet schon darauf hin. Nun mag orthodox unwissenschaftliche Voreingenommenheit freilich versucht sein, meine Deutungen der herangezogenen Bibelstellen für eine unrichtige zu halten. Wie aber dann, wenn uns der Beweis gelingt, dass viel ältere geschichtliche Berichte und Sagen dasselbe bekunden wie die Bibel? Ein zufälliges Zusammentreffen ist doch nicht anzunehmen. Vielmehr darf es als sicher gelten, dass alle diese Überlieferungen von einer und derselben gewaltigen Katastrophe, von dem Weltbrand, erzählen. Die griechische Mythologie berichtet von dem Weltbrand in der Phaeton-Sage. Der Jüngling Phaeton, oder Wotan, hatte einmal von seinem Vater Helios, gleich Elia, der helle, blonde, die Erlaubnis erhalten, den Sonnenwagen lenken zu dürfen. Die Sonnenrosse, die Meteoriten, gingen aber durch und steckten alles auf der Erde in Brand. Auch folgende Stelle in Ovids Verwandlungen, dem zweiten Gesang 40, bezieht sich auf den Weltbrand auf Atlantis. Da schwärzten sich zuerst der Negerscharen vom Blut, das kochend in die Poren drang, da wurden Libyens Fluren zu Saharen, wo alle Feuchtigkeit die Glut verschlang. Als Solon den ägyptischen Priestern die Phaeton-Sage erzählte, belehrten sie ihn, dass der wahre Kern daran die veränderte Bewegung der die Erde umkreisenden Himmelskörper und die Vernichtung alles Irdischen durch ein großes Feuer gewesen sei, beziehungsweise eine Änderung in der Stellung der Erdachse. Blavatsky bringt in ihrer Geheimlehre aus uralten arischen Aufzeichnungen atlantisch-ägyptisch-indischer Initiierter den Nachweis über die periodisch wiederkehrende Änderungen in der Erdachsstellung und die dadurch herbeigeführten astronomischen und geologischen Folgen für die Erde. Das deutet auf die astronomische Wahrscheinlichkeit hin, dass der den Weltenbrand verursachende Kometendrache durch eine unglückliche Gestirnkonstellation aus seiner Bahn geworfen wurde und seinen Feuerregen über die Erde ergoss, und zwar nach den Schriften der ägyptischen Priester vor etwa 13.500 Jahren. Aufzeichnungen mittelamerikanischer Priester geben als drittes Weltalter das des Feuers an. Der Gott des Feuers sieht am Ende desselben auf die Erde herab, um sie zu zerstören. Ein einziges Menschenpaar rettet sich in eine Höhle.